Nach einem fernen Lande, wo die schlanke Tropenpalme prangt, in Brasilien am Rio Grande, werden Kaffeesackschmeißer verlangt. Es gibt so viel Kaffee auf der Welt und darum Prozentner zu wenig Geld. Drum wird, so will es das Weltgewissen, die halbe Ernte ins Wasser geschmissen. Immerhin, mein Junge, das hat einen Sinn, mein Junge. Da steckt was hinter, mein Junge. Das wird ein Winter, mein Junge. Ich sag allen feiernden Familien, Marsch, Marsch nach Rio in den ersten besten Tag. Auf nach Brasilien und drin mit dem Mokka in den Ozean. Und drin mit dem Mokka in den Ozean. Und hat der Menschenhai am Rio Grande an seinen nassen Bohnen profitiert, werden wir aus diesem reichen Lande gleich nach USA hin transportiert. Dort wächst so viel Getreide auf dem Feld und das bringt pro Tonne zu wenig Geld. Dort wäscht man die Kartoffeln mit Petroleum rein und heizt mit dem Weizen die Maschinen ein. Immerhin, mein Junge, das hat einen Sinn, mein Junge. Da steckt was hinter, mein Junge. Das wird ein Winter, mein Junge. Proleten, packt eure Habe. Die reiche Ernte hat uns die Preise verhunzt. Brotfrucht ist Teufelsgabe. Drum rinn mit der Schrippen in die Feuersbrunst. Drum rinn mit der Schrippen in die Feuersbrunst. Sie werfen den Weizen ins Feuer. Sie werfen den Kaffee ins Meer. Und wann werfen die Säcke Schmeißer die fetten Räuber hinterher? Siehst du, das hat einen Sinn, mein Junge, siehst du!